Schulfunk für alle. Die Leiden großer Komponisten. Unter diesem Reihentitel beginnen wir heute mit einem dreiteiligen Bericht, den wir dem Sender RIAS Berlin verdanken. Er behandelt das Sterben und den Tod Haydns und Mozarts, Beethovens und Schuberts, Chopins, Webers und Tschaikowskis aus medizinischer Sicht. Zu Beginn das Kapitel Der verkalkte Haydn. Joseph Haydn in seinem Oratorium Die Schöpfung die Schöpfungsgeschichte beginnen. Und so fängt er die Schilderung der Jahreszeiten in dem gleichnamigen Kantatenwerk an, das fälschlicherweise gleichfalls gern Oratorium genannt wird. Die Schöpfung und die Jahreszeiten, zwei Werke, die im allgemeinen Bewusstsein mit dem Namen Joseph Haydn stärker verschmolzen sind als seine mehr als 100 Symphonien, seine vielen musikgeschichtlich epochalen Streichquartette und die rund 50 Klaviersonaten. Diese beiden über jeweils weit mehr als eine Stunde gehenden Werke gelten als Krönung im Schaffen des Begründers der Wiener Klassik, nicht nur, weil sie vielfach als Haydns kompositorische Höhepunkte gewertet werden, sondern auch und vor allem, weil sie praktisch den Abschluss seines musikalischen Schaffens bilden und daher als reifste Frucht seines langen Künstlerlebens empfunden werden. Denn auch das sind sie, die Schöpfung und die Jahreszeiten, Alterswerke. Joseph Haydn war es, wie nur wenigen großen Komponisten vor und nach ihm und wie auch der mangelhaften sanitären, hygienischen und medizinischen Verhältnisse wegen nur wenigen Menschen seiner eigenen Zeit vergönnt, alt, sehr alt zu werden. Die Daten? Im Jahre 1732 in dem österreichischen Dorf Rohrau nahe der ungarischen Grenze geboren. Gestorben in Gumpendorf vor Wien im Jahr 1809. Das biblische Alter von 77 Jahren also erreichte Haydn. Als er das Oratorium Die Schöpfung fertiggestellt hatte, 1798, stand er im 67. Lebensjahr und nach Vollendung der Jahreszeiten, 1801, war Haydn bereits 69 Jahre alt. Ein Zeitraum von nur 3 Jahren liegt zwischen diesen beiden umfangreichsten Kompositionen Haydns und wohl auch wegen dieser zeitlichen Nähe werden Die Schöpfung und die Jahreszeiten gern in einem Atemzug genannt, so als gehörten sie untrennbar zusammen, als wären sie aus einem Guss. Und doch gibt es zwischen beiden Werken einen heftigen Bruch in Haydns Leben, den wohl einzigen tiefen Einschnitt in seinem sonst so geradlinigen Dasein. Er selbst hat diesen Knick in der Lebensbahn, diesen inneren Knacks wahrgenommen und anderen gegenüber geäußert. Die erste authentische Angabe findet sich in einem Brief vom 12. Juni 1799, als Haydn bereits an der Ausarbeitung der Jahreszeiten saß. Gerichtet waren die Zeilen an seinen Verleger Christoph Gottlob Breitkopf in Leipzig. Liebster Freund, die Welt macht mir zwar täglich viele Komplimente über das Feuer meiner letzteren Arbeiten, aber niemand will mir glauben, mit welcher Mühe und Anstrengung ich dasselbe hervorsuchen muss, indem ich manchen Tag die schwache Gedächtnis und Nachlassung der Nerven dermaßen zu Boden drückt, dass ich in die traurigste Lage verfalle und hierdurch viele Tage nach Hero außerstand bin, nur eine einzige Idee zu finden, bis ich endlich durch die Vorsicht aufgemuntert mich wieder an das Klavier setzen und dann zu kratzen anfangen kann. Noch deutlicher spricht sich Haydn 1806 seinem Biografen Albert Christoph Dies gegenüber aus. Er saß am Klavier und wollte Dies etwas vorspielen, doch er griff ständig daneben und traf die richtigen Tasten auch nicht beim Versuch, sich zu verbessern. Ja, Sie hören selbst, dass es nicht mehr geht. Noch vor 8 Jahren war es anders. Aber Die Jahreszeiten haben mir dieses Übel zugezogen. Ich hätte sie nie schreiben sollen. Ich habe mich übernommen. Was war da geschehen mit Haydn um 1800 zwischen der Schöpfung und den Jahreszeiten? Haydn selbst nahm an, sich geistig überanstrengt zu haben und deshalb körperlich erschöpft und innerlich ausgehöhlt zu sein, unfähig zu weiteren Kompositionen, obwohl er sich mit dem Gedanken an ein weiteres Oratorium, das jüngste Gericht, trug. Auch seine Zeitgenossen sind offenbar davon ausgegangen, dass er sich ausgeschrieben hatte und nun als 70-Jähriger dem Alter Tribut zollen musste. Seine Neigung, bei jeder freudigen oder leidenschaftlichen Erregung in Tränen auszubrechen, seine Vergesslichkeit, seine Unfähigkeit, eigenhändig Briefe zu schreiben, halbwegs fehlerfrei Klavier zu spielen und schließlich die Tatsache, dass ihm vom bloßen Musikhören schwindelig wurde, all das rechneten die Menschen um ihn herum und wohl auch seine Ärzte, wie wir aus dem vielen Gegenteil der Dokumente schließen müssen, den normalen Erscheinungen hohen Alters zu. Man hielt dies für Altersschwäche und so stand folgerichtig im Totenprotokoll, als dieser Zustand endlich zum Abschluss kam, der Haydn immerhin 10 Jahre lang zur Untätigkeit verurteilte und ihn in den letzten Lebensjahren sogar hinderte, das Haus zu verlassen, allein im Zimmer hin und her zu gehen und schließlich ohne fremde Hilfe aus dem Bett zu kommen. Entkräftung. Altersschwäche und Entkräftung. In jenen Tagen entstand das Bild vom schrullig liebenswerten Papa Haydn, vom verehrungswürdigen, aber eben senilen Tattergreis. Ein Bild, das Haydns Biografen noch bis jetzt in die neueste Zeit aufrechterhalten haben. Ein Bild, das auch die Wertschätzung seiner musikalischen Werke überschattet hat. Beispiel Richard Wagner. Wagner schilderte Haydn als geborenen Greis, dessen Instrumentalmusik kindlich vor sich hingespielt habe. Auch heute noch werden Altsein und Krankheit gern gleichgesetzt, wird Senilität mit Siechtum verwechselt. Ist dies schon im Allgemeinen ein Irrtum, so im Besonderen im Falle Haydn? Der Internist Franz Hermann Franken, Professor an der Universität Düsseldorf, kommt in einem kürzlich erschienenen Buch, Titel Krankheit und Tod großer Komponisten, zu einer erschütternden Feststellung, nachdem er sämtliche aus der Haydnzeit verfügbaren Aufzeichnungen, Hinweise und Dokumente für eine posthume Diagnose herangezogen hatte. Haydn litt an einer allgemeinen Arteriosklerose, die sich besonders als Zerebralsklerose, Verkalkung der Gehirnarterien, und als koronare Herzerkrankung, Verkalkung der Herzkranzgefäße, mit kardialer Insuffizienz, Herzmuskelschwäche manifestiert hatte. Arteriosklerose, das ist nun alles andere als eine zwangsläufige Alterserscheinung. Ja, die Arteriosklerose, die Arterienverkalkung, wie der Volksmund sagt, ist noch nicht mal ein typisches Altersleiden, obwohl sie heutzutage die Mehrzahl aller älteren Menschen plagt. Aber das hängt mit der größeren Lebenserwartung in unseren Tagen zusammen. Die Anlage zur Arteriosklerose kommt als Krankheit umso stärker zum Ausdruck, je älter jemand ist. In früheren Generationen wurde die Mehrzahl der Menschen von irgendwelchen Infektionen schon im 4. oder 5. Lebensjahrzehnt dahingerafft, noch ehe sie die Folgen ihrer Arteriosklerose richtig zu spüren bekamen. Von ihrem Wesen her jedoch ist die Arterienverkalkung eine Erkrankung der Blutgefäße und des gesamten Kreislaufsystems, die schon in jungen Jahren beginnt, bei 20-Jährigen bereits nachweisbar ist und schon unter 30- und 40-Jährigen ihre ersten Opfer findet. Herzinfarkt und Schlaganfall sind hier die jedermann geläufigen Stichwörter. Aber weitaus häufiger noch sind in diesen Altersstufen Kreislaufbeschwerden in Form von Durchblutungsstörungen. Das Gedächtnis lässt nach, man hört schlecht, ein Arm ist gelähmt, man kann nicht mehr schmerzfrei laufen, das Augenlicht geht verloren. So gesehen hatte Haydn noch Glück, dass seine Schaffenskraft fast volle 6 Jahrzehnte unbehelligt blieb, dass ihm das Komponieren so lange leicht von der Hand ging, ehe seine Arteriosklerose mit aller Macht zum Ausbruch kam. Dennoch erscheint es berechtigt, bei Joseph Haydns später Erkrankung von einem besonders tragischen Fall zu sprechen, wie das der Mediziner Franken in seinem Buch tut und so begründet. Ein Mann, der Kraft seines Genies mit Kaisern, Königen und Musikern aller Größenordnungen, mit Verlegern und der großstädtischen Gesellschaft souverän umgegangen war, saß nun vor sich hin dämmernd über Jahre im Sessel oder lag zu Bett, unfähig zu jeglicher Arbeit. Den Besuchern wird er von seinem Diener als eine Art Ausstellungs- und Paradestück vorgeführt. Jede Unterhaltung strengt ihn an und er beginnt sofort zu weinen, wenn er spricht. Und das mindestens 7 Jahre lang. Dabei blieb sein Bewusstsein während der Krankheitsjahre so weit erhalten, dass er seinen bejammernswerten Zustand genau bemerkte. Das ist die Tragik Haydns. Er erlebte und empfand seine Vergreisung ungemein schmerzlich. Dies geht aus seinen eigenen Äußerungen, wie auch aus den Aufzeichnungen seiner Biografen immer wieder hervor. So klagte er 1807 gegenüber Griesinger, einem der Biografen: Nie hätte ich geglaubt, dass ein Mensch so sehr zusammensinken könnte, als ich es jetzt an mir fühle. Mein Gedächtnis ist dahin. Ich habe am Klavier zuweilen noch gute Ideen, aber ich möchte weinen, dass ich nicht im Stand bin, sie nur zu wiederholen und aufzuschreiben. Was hatte kein Geringerer als Beethoven noch auf dem eigenen Sterbebett gesagt, als ihm ein Freund ein Bild von Haydns Geburtshaus, einer schlichten Bauernkarte, in die Hand drückte? Wie konnte ein so großer Mann in dieser Scheune geboren werden? Und dieser begnadete Musiker, dieser geniale Komponist, musste nun nach all der Weltgeltung, die er erlangt und erfahren hatte, seinen totalen körperlich-geistigen Abbau und Verfall mit ansehen. Dem verkalkten Haydn blieb nicht wie den meisten Leidensgefährten erspart, den eigenen Niedergang erkennen und empfinden zu müssen, wie Professor Franken anmerkt. Die Natur schenkte Haydn nicht die Gnade, wie vielen anderen Kranken mit Gehirnverkalkung, sich seines hoffnungslosen Zustandes nicht mehr bewusst zu werden. Er besaß, wie die Mediziner sich ausdrücken, bis zu seinem Tode eine recht gute Krankheitseinsicht. Haydn selbst merkte die krankhaften Veränderungen an sich selbst erstmals bei den Arbeiten für die Jahreszeiten, wenngleich er sie als Zeichen von Überanstrengung und Erschöpfung fehldeutete. Viele Musikkenner und Kritiker mögen die Jahreszeiten mehr als die Schöpfung. Sie finden die Jahreszeiten sogar besser gelungen. Man kann auch anderer Meinung sein. Ich persönlich habe den Eindruck, dass die Arteriosklerose vielleicht doch schon Spuren in der Komposition der Jahreszeiten hinterlassen hat. Schließen wir daher die Sendung mit dem Vergleich einiger Takte aus beiden Werken. Urteilen Sie selbst, spürt man nicht förmlich in dieser Passage aus der Schöpfung die Leere und Tiefe des Universums, während in der Probe aus den Jahreszeiten die Gestaltung des Übergangs des Winters in den Frühling eher im Oberflächlichen und Unverbindlichen bleibt? Vielleicht reizt Sie dieser Vergleich, in nächster Zeit einmal beide Werke als Ganzes zu hören. Zunächst der Ausschnitt aus der instrumentalen Einleitung zur Schöpfung. Und jetzt die Hörprobe aus dem Orchestervorspiel der Jahreszeiten. Thank you. Nach Joseph Haydn wenden wir uns jetzt dem Schicksal Wolfgang Amadeus Mozarts zu. Wie er gestorben ist, umreißt das Kapitel Mozarts umstrittener Tod. Vorspiel zu Mozarts Oper Die Zauberflöte. Ihretwegen, so besagt eine der vielen Erklärungen seines frühen Todes, der Zauberflöte wegen musste Mozart sterben, wurde er vergiftet. Mit dem Mord an Mozart, so die These, wurde der Verrat gesühnt, den er durch Offenlegung von Geheimnissen der Freimaurerei in der Zauberflöte verübt hat. Da der Tod, genau zu nehmen, der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren besten Freund des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild nicht allein nichts Schreckliches für mich hat, sondern recht viel Beruhigendes und Tröstendes. Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht, so jung als ich bin, den anderen Tag nicht mehr sein werde. Und es wird doch kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können, dass ich im Umgang mürrisch oder traurig wäre. Und für diese Glückseligkeit danke ich alle Tage meinem Schöpfer und wünsche sie von Herzen jedem meiner Mitmenschen. Wolfgang Amadeus Mozart am 4. April 1787. Als Mozart dieses Bekenntnis zu Papier brachte, war er gerade 31 Jahre alt. 4 Jahre später war er schon tot, so jung wie er war, im Alter von 35 Jahren. Geboren zu Salzburg am 27. Januar 1756, in Wien gestorben am 5. Dezember 1791. Am 7. Dezember 1791 brachte die Wiener Zeitung die Todesnachricht. In der Nacht vom 4. zum 5. des Monats verstarb allhier der KK-Hof-Kapellkompositor Wolfgang Mozart. Von seiner Kindheit an durch das seltenste musikalische Talent schon in ganz Europa bekannt, hatte er durch die glücklichste Entwicklung seiner ausgezeichneten Natursgaben und die beharrlichste Verwendung die Stufe der größten Meister erstiegen. Davon zeugen seine allgemein beliebten und bewunderten Werke. Und diese geben das Maß des unersetzlichen Verlustes, den die edle Tonkunst durch seinen Tod erleidet. Es ist merkwürdig. Über Mozarts Sterben, von seinem Tod, gibt es so gut wie nichts an authentischen Zeugnissen, an zuverlässigen Quellen. Keine Aufzeichnungen der Ärzte über die Behandlung in den letzten 3 Lebenswochen, kein Totenschein, nur eine Eintragung im Sterberegister, keine Leichenschau, kein Hinweis, wann er wo bestattet wurde, kein Grabstein, nicht einmal seine sterblichen Überreste, sein Skelett wurden je gefunden. Eine wahrlich dürftige Beweislage. Franz Hermann Franken in Düsseldorf, Professor für Innere Medizin, umreißt sie klipp und klar in einer der jüngsten Publikationen zu dem vielbehandelten Thema. Sein Buch trägt den Titel Krankheit und Tod großer Komponisten. Zitat: Die Unterlagen, auf die wir zurückgreifen müssen, sind Erinnerungen von Verwandten und Freunden, die viele Jahre nach Mozarts Tod niedergeschrieben wurden. Die beiden Kronzeugen sind Konstanze, Mozarts Ehefrau und Witwe, und deren Schwester Sophie Heibel. Sie brachten ihre Erinnerungen mehr als 30 Jahre nach Mozarts Tod zu Papier. Das wichtigste Dokument über Mozarts Tod stellt ein 1824 von Dr. Guldener von Lobes verfasstes Gutachten dar. Mehr als posthume Angaben also haben wir nicht. Kein Wunder, dass Mozarts Sterben und Tod rätselhaft und geheimnisumwittert erschienen. Klatsch und Tratsch nahmen schon ihren Lauf, kaum dass Mozart eine Woche seine Augen für immer geschlossen hatte. In ihrer Ausgabe vom 12. Dezember 1791 veröffentlichte das Berliner Musikalische Wochenblatt die Notiz: Mozart ist tot. Er kam von Prag kränklich heim, wo er seine Oper Titus einstudiert und uraufgeführt hatte. Siechte seitdem immer. Man hielt ihn für wassersüchtig und er starb in Wien Ende voriger Woche. Weil sein Körper nach dem Tode schwoll, glaubte man gar, dass er vergiftet worden ist. Mehr als 30 Jahre tat sich nichts, was diesen ungeheuerlichen Verdacht entkräftet oder erhärtet hätte. Aber dann erschien 1828 eine Mozart-Biografie von dem Diplomaten Georg Nikolaus Nissen, Konstanze Mozarts zweitem Ehemann, und darin hieß es unter Berufung auf deren Aussagen: Als Konstanze an einem schönen Herbsttag, höchstwahrscheinlich an einem Tag im September 1791, mit ihm in den Prater fuhr, um ihm Zerstreuung zu schaffen, und sie beide einsam saßen, fing Mozart an, vom Tode zu sprechen. Dabei standen ihm Tränen in den Augen, und als ihm seine Frau den schwarzen Gedanken auszureden versuchte, sagte er: Nein, nein, ich fühle es zu sehr. Mit mir dauert es nicht mehr lange. Gewiss, man hat mir Gift gegeben. Ein Jahr nach dem Erscheinen der Mozart-Biografie von Nissen, 1829, notierte das britische Schriftsteller-Ehepaar Vincent und Mary Novello nach Gesprächen mit Mozarts Hinterbliebenen in ihr in den 50er Jahren unseres Jahrhunderts unter dem Titel »Eine Wallfahrt zu Mozart« erschienenes Reisetagebuch. Etwa 6 Monate vor seinem Tod, das wäre Juni-Juli 1791, war er von dem Gedanken besessen, dass man ihn vergifte. »Ich weiß, dass ich sterben muss«, rief er aus. »Jemand hat mir Aqua Tofana eingegeben und hat den Tag meines Todes genau vorher berechnet.« An diesen Mitteilungen über Mozarts Todesbefürchtungen und seinen Vergiftungsverdacht fallen Ungereimtheiten auf, die die Mozart-Literatur, soweit ich sehe, außer Acht gelassen hat. Zum einen der Widerspruch zu Mozarts erklärter Gefasstheit und Gelassenheit gegenüber dem Tode, die wir zu Beginn dieser Sendung dokumentiert haben. Zum anderen der Umstand, dass, wenn Mozart wirklich etwas von einer Vergiftung gesagt haben sollte, seine Frau der Sache nicht unverzüglich auf den Grund ging und nicht einmal gleich nach seinem Tode den Behörden Anzeige erstattete. Glaubhafter ist, dass Konstanze Mozart Nissen den umlaufenden Mordgerüchten erlegen ist, aber sich über die Tragweite ihrer posthumen Falschaussagen nicht im Klaren war. Denn damit schuf sie Mozart-Zitate von quasi dokumentarischem Charakter, auf die sich alle weiteren Spekulationen, auch die mehr oder weniger ernsten wissenschaftlich-medizinischen Studien, beriefen. Eine nicht enden wollende Kette von Aufsätzen, Broschüren und Büchern zu dem Mordanschlag auf Mozart erschien. Ihren Höhepunkt erreichte sie im Mozart-Jahr 1966, seinem 175. Todestag, und bald darauf, 1971, mit 2 Büchern aus der Feder dreier Mediziner, der Doktoren Johannes Dalchow, Gunther Duda und Dieter Kerner. 1966, Wolfgang Amadeus Mozart, die Dokumentation seines Todes. 1971, Mozarts Tod, zur 180. Wiederkehr seines gewaltsamen Endes. Darin werden die Thesen aufgestellt: Mozart ist vergiftet worden, und zwar mit Quecksilber, dem göttlichsten aller Gifte. Er fiel einem religiös-esoterischen Kulttod oder Fememord zum Opfer, begangen von Antonio Salieri, entweder aus eigenem Interesse oder als Werkzeug der Freimaurerloge, der Mozart angehörte. Tötungsmotiv war die Offenbarung von der Schweigepflicht unterliegenden Zeremonien, Mysterien und Zahlensymbolen der Freimaurer in der Oper Die Zauberflöte. Begründet werden diese Thesen in dem Buch von Dalchow, Duda, Kerner aus dem Jahre 1971 unter anderem so: Nicht wegzuleugnen ist, dass Mozart nach 2 wichtigen freimaurerischen Ereignissen den Tod erlitt. Gemeint sind hiermit die Uraufführung der Zauberflöte am 30. September 1791 und die Tempelweihe für ein neues Haus von Mozarts Loge zur neu gegründeten Hoffnung vom 18. November 1791, für welche er auf 18 Blättern eine eigene Kantate komponierte. Die kleine Freimaurerkantate, Köchelverzeichnis 623. Am 18. Tag von hier angerechnet, am 5. Dezember 1791, lebte er nicht mehr. Entgegen allen anderslautenden Auskünften beinhaltet die Zauberflöte ein freimaurerisches Geheimnis, das sich, worauf bereits Goethe in seinen Gesprächen mit Eckermann hinwies, allerdings nur dem Eingeweihten kundtut. Mozart machte zum Herzstück der Oper die musikalische Gestaltung des 18. Hochgrades, des sogenannten Rosenkreuzergrades, und diese Zahl 18 durchzieht nicht nur die Partitur, sondern auch das Todesgeschehen. Hierbei ist die 8 nach alchemistischer Vorstellung identisch mit Quecksilber, gleich Mozarts Todesgift. Auch hier wieder ein Gespinst von Widersprüchlichkeiten. Mozart soll allmählich vergiftet worden sein, beginnend mit ersten Quecksilberdosen im Sommer 1791. Aber erst im September erlebte die Zauberflöte ihre Premiere, nachdem Mozart bis einen Tag davor an ihrer Fertigstellung gearbeitet hatte. Woher kannten die Freimaurerfreunde schon ein Vierteljahr vorher den angeblich verräterischen Inhalt der Zauberflöte? Denkbar wäre von Emanuel Schikaneder. Von ihm stammte das Textbuch zur Zauberflöte. Er hat die Oper in seinem Wiener Vorstadttheater herausgebracht. Er hat sie zu einem Publikumsmagneten gemacht. Und er war wie Mozart Freimaurer. Aber warum haben dann die Logenbrüder nicht auch Schikaneder umbringen lassen? Ein Libretto ist schließlich allemal verräterischer als eine Partitur. Und nicht zuletzt, wozu sollten die Freimaurer eine Geheimnisoffenbarung in der Zauberflöte mit einem Mordopfer sühnen, wenn sich den wiederholten Bekundungen Dalchus, Dudas und Kerners zufolge die feinen Anspielungen darauf Außenstehenden sowieso nicht erschließen? Ungereimtheiten auch, was die Person des Mörders angeht. Antonio Salieri war gewiss ein Rivale Mozarts, aber erstens erzielte er damals beim Wiener Publikum größere Erfolge als Mozart. Zweitens war er immerhin kaiserlicher Hofkapellmeister. Und auch nachdem er 1790 seinen Posten als Wiener Operndirektor verloren hatte, ging es Salieri wirtschaftlich noch weitaus besser als Mozart. Weshalb also sollte er einen Widersacher aus dem Wege räumen, der finanziell noch stärker vor dem Ruin stand als er? Fragen über Fragen. Ungünstigerweise sind die Angaben über die Symptome, die Krankheitserscheinungen, die Mozart vom 20. November bis zu seinem Sterbetag in den frühen Morgenstunden des 5. Dezember 1791 ans Bett fesselten, so spärlich, ungenau und vielsagend, dass sie entgegengesetzten Deutungen, posthumen Diagnosen, nachgerade Tür und Tor öffnen. Professor Franken zählt in seinem Buch an Symptomen auf: hohes Fieber, schmerzhafte Gelenkschwellungen, ein stärkeres Exanthem, ausschlagähnliche Hautveränderungen, Bewusstseinsverlust erst in den letzten 2-3 Lebensstunden. Und als medizinische Bezeichnungen des Krankheitsbildes in damaliger Zeit führt er an: hitziges Frieselfieber, Nervenfieber, rheumatisches Fieber. Wobei freilich Ausdrücke wie diese in jener Zeit für vieles herhalten mussten, für Magen-Darm-Erkrankungen ebenso wie für Lungen- und Rippenfellentzündungen oder Herzkrankheiten. Welche posthumen Diagnosen aber lassen sich daraus stellen? Die medizinischen Deutungen der letzten Jahre reichen von einem schweren Nierenleiden mit Harnstoffübersättigung des Blutes bis zu Folgezuständen übermäßiger Aderlasttherapie. Und natürlich finden sich auch Befürworter einer Quecksilbervergiftung. Zu ihnen zählt Gerhard Böhme, Privatdozent und Hals-Nasen-Ohren-Spezialist in St. Gallen. Von ihm erschien fast zeitgleich wie jetzt Frankens Publikation ein entsprechendes Buch. Titel: Medizinische Porträts berühmter Komponisten. Darin heißt es: vergleicht man die Symptome mit den zeitgenössischen Berichten und Befunden der Ärzte Mozarts, so lassen sich unzweifelhaft Parallelen zu einer akuten oder chronischen Quecksilbervergiftung aufstellen. Dann aber gibt Böhme dem eine delikate Wendung, indem er auch einen ärztlichen Kunstfehler an Mozart nicht ausschließt, begangen durch zu hohe Gaben von Quecksilber als Medikament. Zitat: ob es sich hier, folgt man der kriminellen Hypothese, um eine absichtliche Intoxikation oder um eine medizinal bedingte Überdosierung infolge der noch unvollständigen pharmakologischen Kenntnisse des 18. Jahrhunderts gehandelt hat, lässt sich heute nicht mit absoluter Sicherheit klären. Und Franken, zu welchem Schluss kommt er? Er lässt keine der gängigen Theorien gelten, weder das Nierenversagen noch die Vergiftung, weil darin die wochenlange Fiebrigkeit Mozarts nicht ausreichend Berücksichtigung findet. Und kommentiert: gleichgültig, wo wir ansetzen. Wir stoßen stets auf drei ins Auge springende Symptome: septisches Fieber, Fieberexanthem und generalisierte schmerzhafte Gelenkschwellungen. Danach litt Mozart vermutlich an einer hochfieberhaften akuten Infektionskrankheit, wobei wir nicht genau sagen können, welcher Art sie war. Sicherheit werden wir in der Diagnose von Mozarts Todeskrankheit nicht mehr erlangen. Das Vorliegen einer akuten Infektionskrankheit birgt aber die größte Wahrscheinlichkeit in sich. Oh. damit der Streit um Mozarts Tod endlich zu jener Ruhe kommt, die das Requiem, Mozarts letzte unvollendet gebliebene Komposition, ausstrahlt. Am 29.05. setzen wir die Reihe Die Leiden großer Komponisten mit einer Sendung über Beethoven und Schubert fort. Damit ging unser Schulfunkprogramm für heute zu Ende. Die ersten drei Sendungen unseres Nachmittagsprogrammes wiederholen wir am Montagvormittag von 11.05 Uhr an.